Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 544, an Schiller. Ihr Brief findet mich in großer Zerstreuung und in Beschäftigungen, die mit einem ästhetischen Urteile über dramatische Motive nichts Gemeines haben. Ich muss also um Aufschub bitten, bis ich meine Gedanken über Ihre Anfrage sammeln kann. Dem ersten Anblick nach scheint mir die Idee sehr wohl gefunden und ich sollte denken, dass man dabei akquisieren könnte. Denn wie Sie auch selbst bemerken, so scheint immer ein unauflösbarer Bruch zwischen dieser Fratze und der tragischen Würde übrig zu bleiben, und es kann vielleicht immer nur die Frage sein, ob sie etwas Würdiges hervorbringe, und das scheint mir diesmal geleistet. Ist doch selbst der politische Stoff nicht viel besser als der astrologische, und mich dünkt, man müsste den astrologischen, um ihn zu beurteilen, nicht unmittelbar gegen das Tragische halten, sondern das astrologische wäre als ein Teil des historisch-politisch barbarischen temporären mit in der übrigen Masse gegen das Tragische zu stellen und mit ihm zu verbinden. Den fünffachen Buchstaben, ob er mir gleichwohl gefällt, weiß ich noch nicht gegen jenes astrologische Zimmer zu bilanzieren. Beides scheint etwas für sich zu haben, und ich muß endigen, wie ich anfing, daß ich heute weder imstande bin, rein zu empfinden, noch recht zu denken. Nehmen Sie daher nur noch ein Lebewohl und grüßen mir Ihre liebe Frau, Weimar am 5. Dezember 1798. G.